Schlecht sitzende Unterhosen, miese Fix, Haare fettig, Haut unrein, verpickelt, Haltung mangelhaft, Tendenz zum Alkoholismus, war alles nicht so, wie ich es haben wollte, aber kein Grund zur Beunruhigung, wer hat schon, wer hat noch nicht. In der Bäckerei wartet die Verkäuferin 40 Mal so lang wie ich und lächelt noch dabei. Als ich zum letzten Mal die Fabrik von innen sah, war ich zu Gast in der Chefetage. Schlecht sitzende Unterhosen, miese Fix, Haare fettig, Haut unrein verpickelt, Haltung mangelhaft, Tendenz zum Alkoholismus, war alles nicht so, wie ich es haben wollte. Aber kein Grund zur Beunruhigung, wer hat schon, wer hat noch nicht. Junger Mann am Standesamt, Vater dumm, Mutter dümmer, die Braut ist kaum zu glauben und dieser Job in der Gießerei, der gibt der Diskussion über den Sinn und den Unsinn und die Arbeit an sich und die Selbstverwirklichung dabei nur wenig Nahrung, während anderorten Jahre vergehen betreffs der Identifikationsmöglichkeit mit akademischen Würden. Schlecht sitzende Unterhosen, miese Fix, Haare fettig, Haut unrein verpickelt, Haltung mangelhaft, Tendenz zum Alkoholismus, war alles nicht so, wie ich es haben wollte, aber kein Grund zur Beunruhigung, wer hat schon, wer hat noch nicht. Herr Philosoph, heute schon gefragt, sinniert, gerätselt, wo doch bereits der Alltag Probleme mit sich bringt, die ein Großteil der Bevölkerung in seiner Einfalt nicht einmal zu bemerken wagt. Doch tröste dich, selbst die kleinste deiner Nöte hat zweifellos Berechtigung, wenn auch anderes erst einmal viel wichtiger ist. Doch fass dich in Geduld, in circa 1000 Jahren nach unzähligen, vermeintlich letzten Aufbäumen, dann, wenn wir es geschafft haben, dann können wir uns gemeinsam um deine Probleme kümmern. Um die Haut, die Haare, die Haltung, die Unterhosen und jene lästige Sorgen, die der Beischlaf und das Verlangen nach ihm so mit sich bringt. Schlecht sitzende Unterhosen, miese Fix, Haare fettig, Haut unrein verpickelt, Haltung mangelhaft, Tendenz zum Alkoholismus, war alles nicht so, wie ich es haben wollte, aber kein Grund zur Beunruhigung, wer hat schon, wer hat noch nicht. Schlecht sitzende Unterhosen, miese Fix, Haare fettig, Haut unrein verpickelt, Haltung mangelhaft, Tendenz zum Alkoholismus, war alles nicht so, wie ich es haben wollte, aber wer hat schon, wer hat noch nicht.